fünftes Kapitel: Isolierte praktische Fälschungen oder einheitliche gelehrte Fälschungsaktion. Außer den vielen von der Fachkritik schon aufgedeckten Urkundenfälschungen muss noch eine gewaltige Masse der bisher zweifellos echt geltenden Urkunden aus den mittelalterlichen Kanzleien ebenfalls für gefälscht erklärt werden. Der Beweis ergab sich uns aufgrund der Berufung auf den gesunden Menschenverstand, der bei Annahme der Echtheit eine Geistesverfassung mittelalterlicher gebildeter Menschen gutheißen müsste, die, weil aller Erfahrung widersprechend, unmöglich ist. Es liegt nun folgender Einwurf nahe. Zugegeben, auch diese hier in Frage stehenden Urkunden sind gleichfalls unecht. Könnten sie dann aber nicht Fallstücke aus den verschiedensten mittelalterlichen Jahrhunderten sein, unabhängig voneinander entstanden, geschmiedet von praktischen Fälschern, die jeweils ihre besonderen aktuell materiellen Vorteile damit für ihre Kirche oder ihr Kloster erschleichen wollten? Die völlige Unhaltbarkeit dieser Annahme wollen wir im Folgenden an einem Beispiel ausführlich begründen. Unser Augenmerk müssen wir zu diesem Zwecke auf den Schriftbefund richten. Wäre die Ansicht isolierter praktischer Fälschungsvorkommnisse richtig, so bedeutet das nach dem Schriftbefunde, dass im Mittelalter mehrere Male weitreichende genossenschaftliche, regionale Fälschungsaktionen stattgefunden haben müssten. Die Schriftvergleichung dieser Fälschungen ergibt nämlich Identität der Schrift ganzer Serien von Urkunden für die verschiedensten unabhängigen Empfänger. Ganze Gruppen verschiedener Empfänger, untereinander ganz unabhängig und räumlich weit getrennt, müssten sich einen, jede Gruppe ihren besonderen Fälscher gedungen haben, der auf die speziellen Wünsche der einzelnen Auftraggeber eingehend ganze Serien falscher Kaiserurkunden geschmiedet hätte. Man müsste sich die Sache so vorstellen, dass entweder Berufsfälscher zu Dutzenden im Lande herumgereist seien, überall ihre Kunst anpreisend und produzierend, oder dass die Fälscher vielerorts ein offenes Geschäft betrieben hätten, an das man sich bei eintretendem Bedarf wenden konnte. So müsste zum Beispiel der bisher für einen Notar Heinrichs II. Geltende GB, siehe Heft 1, ein solcher auf Bestellung arbeitender Berufsfälscher gewesen sein, denn seine urkundlichen Schriftstücke sind wegen der unglaublichen chronologischen Verderbtheit als Fälschungen anzusehen, die er unmöglich als Kanzleibeamter Heinrichs, sondern nur als Privatmann fabriziert haben könnte. Nach allem, was wir aber sonst von der deutschen Kanzlei Heinrichs II. Und dem Wirken des GB wissen, muss dieser unter Heinrich als Notar tätig gewesen sein, und zwar sowohl zur Zeit des Kanzlers Gunther als auch des neuen Kanzlers Udalrich. Das ist unter anderem aus folgendem Umstande zu erschließen. Nach dem Befunde des Urkundenmaterials erscheint GB mehrere Male auf kurze oder längere Zeit von den Kanzleigeschäften abwesend. Während seiner zweiten Abwesenheit zum Beispiel treten als stellvertretende Schreiber auf GC, GD, GE, GF, HC. Diese Aushilfskräfte verschwinden aber wieder ganz von der Bildfläche, als GB von 1022 an die Geschäfte selbst wieder versieht. Von 1022 tritt GB wiederum durchaus in den Vordergrund. Keiner von den zuletzt genannten Notaren, GC bis HC, ist neben ihm noch nachweisbar. Daraus kann nichts anderes gefolgert werden, als dass GB wirklich Kanzleinotar unter Heinrich II. Gewesen sein müsse. Wie sollte sich sonst das gänzliche Verschwinden der Aushilfskräfte nach dem Wiedereintritt von GB in die Kanzlei erklären? Und wollte man GB, der Mann, der in der Reichskanzlei zeitweilig fast die gesamte Arbeit verrichtete, siehe Breslau, Seite 443, als Notar streichen, so würde zeitweilig die Kanzlei als verwaist dastehen. GB kann also kein reisender Privatfälscher gewesen sein. Somit müsste man sich zu der Annahme entschließen, der kaiserliche Notar GB und mit ihm viele andere Kanzleibeamten hat sich bereit finden lassen, eine lange Reihe falscher Diplome, die auf den Namen seines Kaisers lauteten, anzufertigen, und das nicht etwa, was immerhin verständlicher wäre im eigenen Interesse oder zum Vorteil seines Herrschers, sondern im Auftrage dritter Personen. G.B. und fast alle seine Kollegen hätten demnach gleichsam als Nebenbeschäftigung einen schwungvollen Handel mit gefälschten Kaiserurkunden betrieben? Diese Frage muss, von welcher Seite her man auch eine Beantwortung in Angriff nehmen mag, verneint werden. Es genügt sich, diese Dinge in die Praxis zu übersetzen, um die Unmöglichkeit eines solchen Fälschungspanamas am mittelalterlichen Kaiserhofe zu erkennen. Als Beamter der Kanzlei war G.B. zwar in der Lage, durchaus kanzleimäßige Falschurkunden herzustellen. Die sogenannten Schriftzeichen, Chrismon, Kaisermonogramm und so weiter, auf die erst später näher eingegangen werden kann, waren ihm geläufig. Und da schon zu seiner Zeit die Kanzler nicht mehr eigenhändig rekognoszierten, das heißt die Diplome durch ihre Unterschrift beglaubigten, so erwuchs ihm auch durch die Rekognition keine Schwierigkeit. Wie war es aber möglich, dass G.B. ein zweifellos echtes Siegel unter seine Falsifikate setzen konnte? Steckte auch der Kanzler, der Siegelführer, mit G.B. und den anderen im Nebenberuf fälschenden Kanzleibeamten unter einer Decke? Angenommen, der Kanzler hätte mit den Fälschern gemeinsame Sache gemacht, so müsste die Korruption am Kaiserhofe geradezu riesenhafte Dimensionen angenommen haben. Derartige Missstände konnten unmöglich Jahre hindurch unentdeckt und ungeahndet bleiben, eben weil ja mit Hilfe der Fälschungen praktisch aktuelle Zwecke verfolgt werden sollen, konnte es nicht lange ausbleiben, dass die Gegner der eine solche Falschurkunde vorzeigenden Partei von dem wahren Sachverhalte Wind bekommen hätten und es dann sicher nicht unterlassen haben würden, den Kaiser von dem Treiben seiner sauberen Beamten in Kenntnis zu setzen.